ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Ja, herzlich willkommen hier zu 100 aus 100, die Hörspiel-Collection, der Jubiläumspodcast zu 100 Jahren Hörspielgeschichte. Mein Name ist Jörg Albrecht und mir gegenüber im Wohnzimmer des Lauschens sitzt Nora Gomringer, hallo. Ja, und wir beide moderieren diesen Podcast und ich bin voller Freude, Nora, dass wir das zusammen machen. Denn ich du auch. Bist wirklich die prädestinierte Hörerin für diese ganze Geschichte. Also zum einen natürlich, weil du aus einer lebendigen Praxis der Sprache kommst. Du bist ja Lyrikerin, auch Performerin, trittst ziemlich viel auf, unter anderem mit dem Musiker Philipp Scholz zusammen, zur Band erweitert. Und auf der anderen Seite hast du eigentlich in deiner Kindheit vor allem Hörspiele gehört, also die Bekannten, die wir so kennen, ja. Von TKKG bis Benjamin Blümchen, und sagst immer, der Andreasgraben des Hörspielhörens sei so weit und wir könnten ihn jetzt zusammen schließen. Und das ist eine schöne Aufgabe, zusammen genau das zu machen. Sehr schön, ich danke dir. Ich tue das sehr gerne mit dir, der du ja schließlich einer bist, der sich mit Hörspielen auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat und der als Direktor des Center for Literature in Aufburg-Hülshoff arbeitet und von daher auch die Perspektive des in der Literatur auf die Literatur einnehmen kannst. Deshalb wohlan. Jetzt hast du eins mitgebracht. Mhm. Der Weg in die Freiheit von Fred von Hörschelmann, 1933 produziert und urgesendet eigentlich in einer anderen Form, damals noch unter dem Titel Die Flucht vor der Freiheit, 1931. Und es galt als das bekannteste Hörspiel der Weimarer Republik, wurde dann umgearbeitet und jetzt haben wir es mit der Version zu tun, die wirklich dramatisch ist. Ja, wir sind draußen. Von Anfang an. Ja. Die Stimmen sind großartig und es wird sogar Weite projiziert und wir sind auf einem Leuchtturm und begegnen zwei Männern, die in einer sehr, sehr stillen, grantigen, grummeligen Situation miteinander leben und einander in Schach halten. Mhm. Geheimnisse des einen, Geheimnisse des anderen, Drohungen, dabei reden sie gar nicht viel miteinander und dann kommt eine Frau. Störung. Siehst du, ich sag Störung, du sagst Frau. Und das, ganz ehrlich, das ist wie eine Schuldparabel und ich habe überlegt, wie sich zwei gefangen halten können. Und das auch eine Beziehung sein kann, aus der man letztlich, selbst wenn man eine Chance hätte, manchmal gar nicht hinaus möchte, weil die Stabilität sich so ergibt, wie die Frau als Element übers Meer herankommt in einem kleinen Boot und diese beiden Männer, den Maschinist Rauk und den Ingenieur Wegel, heißt er, oben antrifft und sie so um Herrn Wegel herumschwänzelt, ihn verführt und mitnehmen will eigentlich von diesem Turm weg. Und, ja, so eine klassische Femme Fatale, fast schon. Ne? Also so, ja. So ein bisschen gegroundeter, aber irgendwie von der Situation her, irgendwie kommt sie rein und stört das. Aber ja, es ist ein Kammerspiel auf jeden Fall. Ja. Auch zwischen den SchauspielerInnen. Miteinander auch gefangen und die Geheimnisse, die sie auch zusammen dorthin gebracht haben, weil auch die Frau ist geheimnisvoll. Man versteht nicht genau, was will sie, woher kommt sie, welche Fragen stellt sie, in welche Richtung soll es gehen. Und dann gibt es so eine Art Affärensituation und einer ist eifersüchtig und muss das stören, damit das Equilibrium bleibt zwischen den beiden Männern. So wirkt es. Das ist auch eigentlich meine Hauptfrage an das Stück. Also erstmal, ich finde Heinrich George wirklich fantastisch. Er spricht, das ist also mit einer Abgründigkeit, die eine hohe Schauspielkunst ist. Also diese Ambivalenz, die diesen Alltag da bestimmt, der ja auf so ganz dichtem Raum stattfindet, also dieser Leuchtturm. Und du weißt manchmal gar nicht, droht er jetzt gerade oder ist das ein Scherz, den er macht? Also das finde ich wirklich große, große Kunst. Und ja, das ganze Stück ist schauspielerisch fantastisch. Deswegen auch für mich eigentlich die Hauptfrage, welche Beziehung steht da im Vordergrund? Also die Frau eben geheimnisvoll, wir wissen gar nicht genau, wer ist sie, was will sie da? Ja. Und sie, mir kommt vor, sie ist eigentlich fast eher so eine Figur, die auftaucht, damit die Beziehung der beiden Männer aufs Tablett gut, kann, ja, im Grunde. Genau, ne? Und eben gestört wird und das, ja, für uns auch sichtbar wird. Warum leben die da miteinander und in welcher Verstrickung halten die sich dort? Was ich spannend und wirklich auch zeittypisch fand, ist die Musik von Wilhelm Rettig da drin, ja, die sehr dramatisch ist und mir einiges andeuten will. Mhm. Ein gutes, spannendes und ein Stück, in dem was passiert. Du hast psychologische Entwicklung der Charaktere und es macht Spaß auch, also obwohl es sehr dramatisch auch endet. Ton ab. Fred von Hörschelmann. Der Weg in die Freiheit. Der Maschinist Rauk, Heinrich George. Das Mädchen Franziska Kinz. Der Ingenieur Wegel, Lothar Müdel. Auf einem Leuchtturm mitten im Meer. Bornholm. 3. Juni 1933. 7.38 Uhr. Abendmeldung fürs Hafenamt. Alles in Ordnung? Starker Nebel über der See, geringe Sicht. Was ist denn das? Ein Segelboot im Nebel? Man sieht es undeutlich. Es dreht bei. Eine Frau, ja. Eine Frau steigt ins Beiboot. Rudert herüber. Zu mir? Zu mir? Was wird sie schon zu fragen haben? Ist es nicht sehr einsam hier? Wie sie das nur ertragen mögen. Ja, wie man das ertragen mag. Hallo! Darf ich hier anlegen? Hallo! Darf ich? Thank you. vor einem Jahr, Doc. Ich kam damals hierher und bat für meinen Kompass. Wissen Sie noch? Ich war allein herausgefahren und mein Kompass war kaputt. Da kam ich zu Ihnen und Sie gaben mir diesen kleinen Taschenkompass. So? Erinnern Sie sich? Nein. Wir haben uns doch eine gute Stunde unterhalten. Zuerst waren wir allein, dann kam der andere Herr. Ist er jetzt noch hier? Ja. Er war allerdings weniger liebenswürdig. Herr Rauch war das, nicht wahr? Er hieß doch Rauch, er hinkte. Sehen Sie, wie ich hier alles kenne. Als mich heute der Nebel überfiel und mich verirrte, da fiel mir auf einmal der Kompass wieder ein. Den musste ich Ihnen doch wieder zurückgeben. Wie lange sind Sie eigentlich schon hier? 4 Jahre. 4 Jahre, immer mit dem gleichen Menschen? Wie kommt es übrigens, dass dieser alte Matrose Ihr Vorgesetzter ist? Rauke ist nicht mein Vorgesetzter, da irren Sie sich. Im Gegenteil. Ich bin für die Apparate da, ich habe die technische Aufsicht. Und Rauke ist einfacher Wärter. Er hat die gröbere Arbeit zu machen. Und er wacht auch in den Nächten, passt auch die Lampen auf. Ich dachte, weil er damals mit Ihnen in einer Weise sprach. Das mag Ihnen so vorgekommen sein. Außerdem ist Rauch viel länger hier als ich. Er hat schon 3 Techniker hier überlebt. So lange schon? Ja, 10 Jahre, glaube ich. Der erste soll gleich am Anfang gestorben sein, ein uralter Mann. Dann kam ein anderer, der verunglückte eines Nachts. Es ist gar nicht so leicht, hierher Ersatz zu bekommen. Und dann? Dann nahm ich diese Stelle. Erlauben Sie, wenn Sie der Dritte sind und Sie leben doch noch, scheint mir. Rauch wird wohl auch mich überleben. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich so viel frage. Aber ich möchte alles ganz genau wissen. Zum Beispiel, was werden Sie heute Abend tun? Nichts. Am Abend habe ich Wache. Heute ist meine Reihe. Na, eben sagten Sie doch, dass der andere in der Nacht zu wachen hat. Und jetzt sagen Sie, dass heute Ihre Reihe ist. Ich tue es freiwillig. Seit einiger Zeit wachen wir abwechselnd. Passiert manchmal was? Oh nein. Wissen Sie schon, neulich war ein Bild von Ihnen in einer illustrierten Zeitung. Von mir? Das heißt nicht von Ihnen, sondern von der Insel, vom Leuchtturm. Vor 2 Monaten ungefähr, im März war es. Ich habe die Insel gleich wiedererkannt. Im März? Dann war es wohl von dem Wrack. Ja, da stand, dass hier ein Schiff gestrandet sei. Wo liegt es eigentlich? Ein Wrack. Nun ja, sagte doch, ein gestrandetes Schiff. Nein, das Schiff war schon vorher verunglückt. Es hat als Wrack auf dem Meer getrieben. Ziemlich lange schon. Im März, bei dem großen Sturm, wurde es dann hier auf die Steine festgesetzt. Wie sah es denn aus? Ein großes Schiff? Ich habe es nicht gesehen. Ich war damals sehr krank. Schade. Ich stellte mir das sehr interessant vor. So? Ich nicht. Hat man erfahren, was das für ein Schiff war und wie es gekommen ist? Nein, so viel, ich weiß nicht. Und die Toten, 4 Tote, nicht wahr? Ja, das kann sein. Sie sollen schon seit Monaten tot gewesen sein. Ich hoffte eigentlich, es wäre jetzt noch hier. Das Wrack war nur ein paar Tage hier, dann wurde es weggeschleppt. Ich hätte es mir bestimmt angesehen. Einmal eine Abwechslung. Und so merkwürdig, ein Schiff mit 4 Toten drauf. Geheimnisvoll. Das Meer. Wie? Das Meer. Das Schiff ist gar nicht geheimnisvoll. Ein paar Menschen sind in Unordnung geraten und dann gestorben. Sie hatten jeder Namen und Alter, so wie Sie und ich. Lauter Eigenschaften, die man wissen kann. Aber vom Meer kann man nichts wissen. Es sinkt nur und steigt. Es löscht einen langsam aus. Ich könnte stundenlang hier stehen und das Meer betrachten. und mit Ihnen sprechen. Sagen Sie, warum sind Sie eigentlich hier? Haben Sie einen Liebeskummer? Also keinen Liebeskummer. Aber ich habe immer gehört, man schickt auf solche Leuchttürme alte Zuchthäusler. Das kann doch sonst keiner ertragen. Ich muss sagen, es wäre mir nicht unangenehm, wenn Sie jetzt gingen. Habe ich Sie gekränkt? Das tut mir leid. Aber ich muss sowieso zurück. Auf Wiedersehen. Nebel. Nebel. Das ist seit 3 Tagen so. Ich weiß nicht, wo dieser Nebel herkommt. Aus welchen faulen Sümpfen er kommt und trägt sein Gift über die Erde. Füllt sich langsam mit dem Rauch und dem Atem der Städte und kommt dann hierher. Das ist kein Nebel, das ist eine Krankheit. Da kommen Schritte die Treppe herauf. Hinkende Schritte. Rauch. Rauch ist aufgewacht und kommt nach oben. Ich wusste ja, dieses Boot würde ihn aufbringen. Ich wartete darauf. Wir schweigen, warten und sehen zu, wenn etwas geschieht, was den anderen kränkt. Ich sage nichts von dem Boot, das soll es selbst bemerken. Der Nebel hat zugenommen. Ja. Und der Himmel fängt an, dunkel zu werden. Ja. Man wird die Lampen heute früher anzünden müssen. Heute sind Sie an der Reihe. Damit Sie das nicht vergessen. Da unten steht ja ein Boot. Haben Sie das bemerkt? Ob Sie das Boot bemerkt haben, frage ich. Aha, das kenne ich. Bei diesem Nebel, da werden Ihre Knochen weich. Und Sie können den Mund nicht aufmachen. Es war wer von dem Boot hier? Auf der Insel. War hier? Und Sie haben mir nichts gemeldet? Warum haben Sie mich nicht gerufen, Sie? Weil Sie schliefen. Warum sollte ich denn Sie stören? Ich habe mich ganz gut unterhalten. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie mich rufen müssen, wenn jemand kommt. Wer war es? Das war eine junge Dame. Sie fragte allerhand. Ich erzählte ihr, wie es hier ist. So, worüber sprachen Sie? Ja, auch darüber. Was heißt das? Auch über das gestrandete Schiff. Sie fand es so geheimnisvoll, das Fräulein. Und? Auch nicht. Sie fragte, ob ich drauf gewesen bin. Ich erzählte ihr, dass ich damals noch ziemlich krank war. Und dass vielleicht die drauf gewesen sind. Sie wissen ganz gut, dass ich nicht drauf war. Möglich, möglich. Vielleicht waren Sie auch nicht drauf. Wo die ganze Zeit Wasser überging, da über die Steine zu klettern und bei Nacht. Ich weiß nicht. Die Leute waren doch schon seit Monaten tot. Die Haare waren ihnen doch schon ausgegangen. So lange trieben sie schon auf dem Meer. Ein alter Schmuggler wahrscheinlich. Sie regen sich immer so auf, wenn von diesem Schiff die Rede ist. Wozu fangen Sie immer wieder davon an? Ich wundere mich nur, dass Ihre Kammer seit damals verschlossen ist. Woher wissen Sie denn, dass meine Tür verschlossen ist? Von außen sieht man es hier doch nicht an. Ich brauchte neulich den großen Schraubenschlüssel. Nun? Da war sie zufällig auf. Wenn Sie den Schraubenschlüssel brauchen, dann kommen Sie gefälligst zu mir und fragen Sie mich danach. Ich habe ihn wieder zurückgelegt. Was reden Sie dann von der Tür? Nichts. Sie, mit dieser Andeutung kommen Sie mir nicht weit. Was machten Sie in meinem Zimmer? nichts. Also Schluss jetzt aus, ja? Sie werden jetzt antworten. Ich sage, was ich will. Wann ich es will. Eben will ich nicht. Das gibt es nicht bei mir. Sie antworten jetzt. Nein! Glauben Sie, dass Sie mir etwas verheimlichen können? Schließlich kann ich es ja auch sagen. Ist ja nichts Besonderes. Ein kleiner, eiserner Kasten. Eine Kassette. Unter Ihrem Bett. Vorher war sie nicht da. Jetzt passen Sie mal auf. Die Sachen, die bei mir in der Kammer sind, die gehören mir, verstanden? Aber wenn ich Wache habe und dann versucht jemand an meiner Tür und nachher tuschelt er mit fremden Besuchern herum, der soll sich in Acht nehmen. Sehen Sie, Rauk, ich könnte Sie eigentlich anzeigen. Sie glauben, ich weiß nichts Genaues über diese Sache und was in der Kassette drin ist. Aber ich könnte doch meinen Verdacht mitteilen. Man müsste den Turm durchsuchen und man müsste jedenfalls diese Kassette öffnen und nachsehen und fragen, wo sie herkommt. Sie mich anzeigen. Das ist seine fixe Idee. Das ist immer sein letztes Argument, dass ich nichts gegen ihn kann. So hocken wir, jeder in seinem Winkel. Manchmal sprechen wir eine Woche lang kein Wort miteinander. Oder wir reden laut, jeder mit sich selbst, so als ob der andere gar nicht da wäre. Aber wir suchen dabei solche Worte, die treffen und wehtun. Oder wir schweigen. Das ist das Schlimmste. Dicht neben dem Ausbruch schweigen. Zitternd vor Abneigung bis zur Erschöpfung. Wir hängen so ineinander, dass wir es körperlich spüren, wenn einer sich bewegt und sich nähert. Durch den ganzen Turm hindurch. Eigentlich müssten jetzt die Lampen angezündet werden. Heute müsste das früher geschehen. Es wird schon dunkel. Da muss man immer hinterher sein. Wenn ich nicht aufpasse, geschieht nichts. Oder es geschieht was anderes. Er hängt sich irgendwo auf. Haken gibt es ja genug. Bei Nebel, da ist er immer so. Da ist er wie ein Hund, der in die Nacht rausheult. Da wird er sich zu schade. Als ob einer, der so gemacht ist wie der, anderswo leben könnte als hier. Jetzt müssten die Lampen doch schon brennen. Aber er denkt natürlich nicht daran. Er heult in die Nacht und hat Angst dabei. Wenn ich nicht aufpasse, dann weiß man nie, was er tut. Wegel! Wegel! Wo ist er denn wieder? Wegel! Wo sind Sie? Ach, da steht er. Am Geländer. Sie sind so durchsichtig geworden. Sie sind ja schon halb ein Gespenst, Menschenskind. Aber jetzt frage ich Sie, werden Sie nur das Licht anmachen oder glauben Sie, dass das nicht nötig ist? Es ist doch nicht neu. So. Sie heulen wohl wieder, was? Ihr Vorgänger vor 4 Jahren, der war anders. Sie, ja, der heulte ja auch manchmal, aber vor lauter Besoffenheit. Und gerade da, wo Sie jetzt eben stehen, an derselben Stelle, da ist er dann eines Abends übers Geländer gestiegen. Es wurde ihm zu traurig hier. Da wollte er fliegen lernen. Er flog aber nur 40 Meter nach unten. Ihr Vorgänger war das. Freundlicher Mensch sonst. Aber die werden das ihm doch nicht nachmachen, nicht? Die haben doch keinen Mut dazu. Und jetzt sollten Sie trotzdem die Lampen anzünden. Um 9 sind noch ein paar Minuten. Ja, ist ja Ihre Sache. Aber Sie machten da vorhin solche Andeutungen, so Anspielungen. Wissen Sie, das sollten Sie lieber lassen. Nur stellen Sie sich mal vor, wenn ein Mann wie Sie etwas anzeigen wollte, womöglich bei der Polizei. Das ist jetzt da. Da ist es wieder. Immer wenn man dieses Wort ausspricht, dann läuft Ihnen ein Schauder über den Rücken. Das macht mir jedes Mal Spaß. Sie sehen, was Sie wollen, nicht was ist. Aber als Sie im Februar das Fieber hatten, da lauerten Sie auf das, was ich sprach, und legten es sich nachher aus. Ja, und jetzt wollen Sie wohl gerne wissen, was Sie damals gesprochen haben. Hm? Ich konnte es nicht verhindern, dass Sie damals bei mir saßen. Ich spürte es wohl. Aber was mit Ihnen los ist, weiß ich doch schon seit dem ersten Tage, wo Sie hier auftauchten. Von wo Sie kamen und warum Sie kamen, na natürlich, da schweigen Sie sich aus. Und machen Sie doch kein so sorgenvolles Gesicht. Ich tue Ihnen doch nichts. Hier bei mir, da brauchen Sie doch keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Sie sollen nur nicht übermütig werden. Denken Sie mal nach, wie es am Anfang war, als Sie hier so angeweht kamen. Mit der großen Eile, mit Augen, die sich verstecken wollten. Und an ihrer Seite da schlenkerte so ein gelbes Futteral mit Fernglas. Ach Gott, ein junger Mann. Ein junger Herr kam da an. Wollte sich hier niederlassen. Ganz still niederlassen. Als Techniker. Mit solchen Manieren. Das ist lange her. Besonders kräftig sind Sie ja nicht. Viel wehren können Sie sicher nicht. Jetzt ist es 9, jetzt zünde ich die Lampen an. Nein, jetzt bleiben Sie hier. Ich habe mit Ihnen zu reden. Nein, ich habe keine Lust. Lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie, Wegel. Sie bleiben hier. Was Sie vorhin da sagten, dass ich nämlich was bei mir habe. Erinnern Sie sich nicht? Lassen Sie mich in Ruhe. Mir ganz gleichgültig, was Sie haben. Gehen Sie schlafen, ich möchte allein sein hier oben. Ah, wenn da nur aber doch was Wahres dran wäre. Ich meine, ich sag nicht, dass es ist. Aber wenn da nun vielleicht doch eine Kassette wäre, mit Geld drin. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Es war gar keine Kassette da. Nur die Toten auf dem Schiff? Die haben doch nichts fortbringen können. Jetzt glaube ich, dass da gar nichts ist. Gut, dass Sie das glauben. Oh, ja, wahrscheinlich fürchten Sie sich auch vor Ihrem Gewissen. Denn Sie müssten es doch wohl anzeigen. Ne? Aber Sie können es ja gar nicht anzeigen. Wenn Sie nämlich plötzlich hervortreten und man fragt, wer sind denn Sie eigentlich? Na, was stehen Sie denn da und schweigen? Es ist schon über 9. Bitte. Still. Hat da nicht jemand gerufen? Da ist immer noch das Boot. Die Segel sind herunter. Ist das dasselbe Boot? Ist zu dunkel. Aber da steht was vor Anker. Da ist jemand ausgestiegen. und ruft. Hallo! Es ist wieder die Frau. Was denn los mit der? Kann sie nicht abkommen? Ich werde nachsehen. Nein, Sie bleiben hier. Sie zünden die Lampen an. Sie beginnen mit Ihrer Wache. Ich gehe selbst nachsehen. Schicken Sie sie fort. Ach, ja, das will ich meinen. Schicken Sie sie fort. Da ging er. Ich hatte gesagt, schicken Sie sie fort. Der Himmel ist dunkel geworden. Schwarz. Brief. Kaum noch ein Wind. Die Stimme. Ich warte jetzt auf die Stimme. Jetzt spricht er mit ihr. Dann wird sie fortgehen. Nein, nichts. Nur die Brandung. Nur der Nebel. Ich höre immer auf den Klang in mir. Ach, den will ich nicht stören. Hinunter. Schnell. Leise. An der Kammer mit den Apparaten vorbei. Die Treppe hinunter. Stufe für Stufe. An Rauchs Tür vorbei. Weiter. Stufe für Stufe. An meiner Tür vorbei. Und hinter der letzten Tür, da sprechen Sie. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich das überhaupt vorstellen. In diesem Betrieb, da brauchen wir keine Fremden. Rufen Sie doch bitte den anderen Herrn, mit dem ich eben gesprochen habe. Ja, das geht nicht, der ist oben. Ich möchte aber lieber mit dem anderen Herrn verhandeln. Da ist gar nicht erst viel zu verhandeln. Sie nehmen Ihr Boot und fahren gleich wieder weg. Weil ich nämlich glaube, dass der andere Herr höflicher sein wird. Da könnten Sie sich aber irren. Als der Sie nämlich kommen sah, was glauben Sie wohl, was er da sagte? Ach, da ist er ja selbst. Na, kommen Sie mal her, Wegel. Bestätigen Sie gefälligst dem Fräulein, was Sie vorhin sagten. Verzeihen Sie, ich wollte wegsegeln, aber ich kann doch nicht die ganze Nacht auf dem Meer bleiben. Dieser Herr, der sagte nämlich, schicken Sie sie fort. Stimmt das, Wegel? Verstehen Sie doch bitte, der Nebel ist so dicht, ich komme nicht weiter. Wenn ich ein paar Stunden hier bleiben könnte... Ja, das können Sie aber eben aber nicht. Herr Wegel... Ich glaube, das wird nicht gehen. Boah, das ist ausgeschlossen. Es tut uns leid, aber da ist nichts zu machen. Wir haben hier doch kein Hotel. Herr Wegel, wer ist hier eigentlich der Vorgesetzte? Ich. Aber dann reden Sie doch. Ja, nein, natürlich. Ja, wenn ich Sie recht verstanden habe, so wollen Sie hier Unterkunft, sozusagen. Wenn der Nebel so bleibt, kann ich doch nicht weiter. Wegel, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie heute Wache haben. Also müssen Sie jetzt zu den Lampen. Das geht nicht, dass Sie noch so lange hier unten sind. Aber oben ist ja alles in Ordnung. Freuen Sie sich doch, Rauch, dass wir auch einmal Besuch haben. So. Na, dann wollen wir doch das Fräulein hier alleine lassen, nicht? Ich komme dann auch noch etwas mit nach oben zu den Lampen. Das läuft ganz von selber, Rauch. Wozu haben wir denn meine Alarmvorrichtung? Ja, Mann, es ist besser, man steht selbst dabei. Wenn Sie wirklich zu den Lampen gehen müssen... Nein, das ist gar nicht so dringend. Ich habe da nämlich eine Kontrollvorrichtung eingebaut. Die Klingel hört man im ganzen Turm. Wenn die Tourenzahl nicht stimmt oder wenn das Licht unregelmäßig wird, dann läutet es. Ja, ob das Ding aber überhaupt funktioniert, das ist noch nicht festgestellt. Aber von mir schon. Aber Sie brauchen da gar keine Sorge zu haben. Sie sind doch der Ingenieur, Herr Wegel. Ich, Ich bin sozusagen nichts. Eben bin ich nichts. Ich war früher Ingenieur für Berg- und Hüttenwesen. Ich habe das aufgegeben. Jetzt bin ich hier. Na, dann werden Sie mir doch das morgen alles wunderschön erklären können, die Apparate und die Lampen. Ingenieur sind Sie? 4 Jahre sind Sie jetzt hier und eben erfahre ich zum ersten Mal, dass Sie Ingenieur sind oder gewesen sind. Wurden Sie abgebaut, was? Aber bitte, bitte, verstehen Sie mich recht. Ich sagte das nicht, um groß zu tun, wahrhaftig nicht. Ist doch nichts Besonderes. Merkwürdig. Und das soll ich Ihnen glauben? Sie werden wohl nicht ewig hier bleiben, Herr Wegel. Doch, der bleibt. Und ich? Bleibe ich? Ich möchte mir nämlich alles ganz genau anschauen. Wie Sie hier leben und der Leuchtturm, alles. Ja, wir haben Zeit. Ja, am besten wir richten überhaupt eine Fremdenpension hier ein. Für Schiffbrüchige, für gestrandete Mädchen. Also rauch. Die Dame bleibt hier. Sie ist unser Gast, verstehen Sie? Also bitte tun Sie mir den Gefallen und hören Sie mit dieser Art jetzt auf. Und Sie bitte, Fräulein. Entschuldigen Sie das? Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen nach dem Wind sehen. Es kommt mir nämlich vor, als ob Wind aufkommt. Unheimlicher Kerl. Warum ist er eigentlich so? Beachten Sie ihn gar nicht. Ihn, dann beachten Sie ihn auch nicht. Dann tun wir so, als ob wir alleine wären. Oder soll ich versuchen, ihn zu versöhnen? Das wird Ihnen nicht gelingen. Dann lassen wir ihn. Wenn er uns in Ruhe lässt? Er hat Angst, glaube ich. Angst? Vor mir. Darum ist er so grob. Jetzt kommt er zurück. Der Wind! Der Wind interessiert Sie wohl nicht genug. Das scheint nicht. Nicht wahr, Frau? Na gut, wenn Sie nicht antworten wollen. Vielleicht war es nicht gut, dass ich hier kam. Sie brauchen sich vor gar nichts zu fürchten. Ist es nicht still hier? 4 Jahre lang habe ich mit keinem Menschen gesprochen. Rauch, meinen Sie? Mit Rauch kann man doch nicht sprechen. Ja. Na, entschuldigen Sie, Rauch, aber das ist doch so. Ja. Ich muss jetzt sagen, wie das hier ist. Sprechen Sie nur. Erzählen Sie von diesem Leben. Leben? Aber das Leben hat hier eigentlich schon aufgehört. Nur noch das Meer ist da. Sie haben doch Ihre Arbeit. Ich achte etwas auf die Lampen. Ich esse. Da habe ich diese kleine Kontrollvorrichtung gebaut. Das ist alles. Für 4 Jahre ist es nicht viel. Haben Sie sich nicht bemüht, von hier fortzukommen? Wohin denn? Auf einen anderen Posten. Nein, das ist schön hier. Mitten im Meer. Wir belauern das Meer. Das Meer ist Untergang. Oben, wenn es hell ist, gehen die Kiele der Dampfer. Tiefer, da treiben die Ertrunkenen. Und die großen Körper der gesunkenen Schiffe. In der Tiefe ist alles unsicher und vergeht. Glauben Sie, dass die Flüsse fließen von selbst zum Meer? Das ist nicht so. Ganz unten sind auch die Flüsse schwarz. Längs den Flüssen steigt das Meer ins Land. Das Meer sendet seine Trägheit und sein Dunkel hinaus und umarmt die Erde mit seiner schrecklichen Umarmung, löst auf zieht hinab. Löscht aus. Entstellt und faul. Ja, darum sind wir hier. Man stellt uns in diesen Turm. Wir müssen hier wachen und mit den kläglichen Lampen dieses riesige Wasser in den riesigen Nächten am Rande etwas aufhellen, damit die dort draußen nicht solche Angst haben. Ja, das spürt man alles, wenn hier Sturm ist und die Mauern zittern und es schlägt auf uns nieder und brüllt. Aber auch wenn es still ist, dann der Klang, der noch leerer ist als die tiefste Stille. Die Wellen an den Steinen, der Wind, der streicht und vergeht. Da schließt man die Augen und vergeht mit. Jeder fühlt gelegentlich seinen Tod. Ja, ja, ja, das meinte ich. Na, jetzt ist aber genug geredet. Das Fräulein muss schlafen. Ich bringe sie auf ihr Zimmer und Sie gehen zu den Lampenwegen. Zwei Stunden lang bin ich nun hier oben. Es müssen zwei Stunden sein. Der Mond ging auf um Mitternacht. Rot und groß zerriss er manchmal den Nebel. Dann stieg er langsam höher. Und der Dunst über dem Meer wurde grünlich. Einige Schiffe waren zu hören. Ich horchte, wie ihre Nebelhörner brüllten. Sie brüllten anders als sonst. Zum ersten Mal war das so, dass ich den Wunsch hatte, dort zu sein. Auf einem dieser glänzenden Schiffe, bei dem leichten Leben, bei der Musik und nicht allein. Die Tür ist offen. Schläft er wirklich? Schlafen Sie? Rauk! Nö. Ah. Ich will nur sehen, ob Sie schlafen. Ist Ihnen zu langweilig oben? Oben ist alles in Ordnung. Wozu kommen Sie dann hier herein? Ah, ich will Sie nicht stören. Schlafen Sie. Gute Nacht. Na, dass Sie deshalb kommen, um mir gute Nacht zu sagen. Oder suchen Sie vielleicht wieder nach dem großen Schraubenschlüssel. Der liegt nämlich auf dem Wandbrett da drüben. Na ja, bleiben Sie mal. Bleiben Sie jetzt hier, Wegel. Wissen Sie, Wegel, wir sollten uns doch eigentlich vertragen. Ja. Schließlich, Sie haben doch ein schönes Leben hier. Die Nacht da draußen. Ich hörte die Schiffe. Ich hörte sie heute zum ersten Mal. Ich bin sehr froh, scheint mir. Nur Schiffe haben Sie doch nur alle Tage sehen aber können. Heute, es war besonders, so weit fahrende Schiffe. Früher sagten Sie einmal, wie sagten Sie einmal, Schiffe sind gegen die Natur, weil sie nicht untergehen oder weil sie nicht untergehen wollen oder was. Ja, manchmal sehen sie aber doch ganz anders aus. So. Also es fängt an, Ihnen hier zu gefallen. Ein Anfang muss sein. Na ja, na warten Sie mal noch etwas. Warten Sie noch etwas. Dann sind mal Wegel. Warum haben Sie mir denn nicht früher gesagt, dass Sie Ingenieur sind? Oder weshalb gaben Sie den Posten auf? Das kam so. Oh, ich weiß es. Ich weiß, dass Sie ganz einfach hier sind, weil man aus Ihnen anderswo ein, sagt man nicht so, ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft machen will. Also, Rauch, Sie sind nicht richtig zufrieden, wenn Sie über einen Menschen nicht irgendwas Gemeines zu denken haben. Eine faule Stelle. Ja, gut gesagt. Gut gesagt, das ist es. Ja, ja, da ist schon was Richtiges dran. Ich bin nicht richtig zufrieden, bis ich dahinter gekommen bin. Aber jetzt bin ich zufrieden. Nu, und wegen dieses Fräulein da, was? Die wird doch morgen wieder abgeschoben, nicht? Und dann kommt die friedliche Zeit für uns. Das junge Mädchen gefällt Ihnen nicht. Nein, nein, um Gottes Willen nicht. Nein, ganz und gar nicht. Wahrscheinlich haben Sie an ihr noch nichts entdecken können. Ja, ich denke gerade nach. Irgendwo wird schon was sein, wissen Sie da, diese faule Stelle. Also schlafen Sie lieber. Frau, ich gehe jetzt. Gute Nacht. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Was sieht denn das hier an? Ich will nämlich, dass hier Ordnung ist, verstanden? Und darum gehen Sie jetzt zu den Lampen. Auch, fangen Sie schon wieder an? Gut, ich bin ganz ruhig. Aber Sie gehen nach oben. Also, schlafen Sie. Ich passe auf Sie. Ich wollte Sie nicht stören. Oh, ich bin nicht müde. Ich konnte ohnehin nicht einschlafen. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Jetzt können wir viel besser sprechen als vorhin. Ich gehe gleich wieder. Ich wollte nur etwas zuhören, wie Sie atmen. Ich dachte, Sie würden schlafen. Einen anderen Menschen atmen hören. So lange Zeit immer allein mit sich. Ich finde, dass ein Mann immer von seiner Einsamkeit spricht, wenn er sich einer Frau nähern will. Das wird wohl nur gesagt, um das schlagende Herz zu übertönen. Schlägt es? Ja. Ich dachte nämlich einen Augenblick, dass es der andere sein könnte. Und das war sehr unheimlich. Rauk? Er schläft. Er soll auch nicht merken, dass ich hier bin. Er würde es nicht zulassen. Was ist das mit Ihnen und Rauk, diese Feindschaft? Das war vom ersten Tag an. Und allmählich ist es so geworden, dass wir schon den Klang der Stimme, die Bewegungen, das Dasein des anderen nicht vertragen können. Warum bleiben Sie denn hier? Ich brauche nur eine kleine Meldung ans Hafenamt gehen zu lassen, dann wurde Rauk abgeholt. Das ist eben diese Sache mit dem gestrandeten Schiff. Mit dem gestohlenen Geld. Was, etwas, was Sie anzeigen müssen und Sie haben es nicht getan? 4 Jahre mit einem Menschen zusammen, das ist doch so eine Art Gemeinschaft. Vielleicht können Sie es doch sagen. Sie haben doch früher auch im Leben gestanden. Warum bleiben Sie denn hier? Wenn Sie nicht aus Neugier forschen. Nein. Damals, als Sie Ingenieur waren. An einem Kohlenbergwerk. Sind 6 Jahre her. Ich hatte eine kleine Sache erfunden. Eine Verbesserung an den Grubenlampen. Ich hatte einige Modelle da. Sie waren tatsächlich besser und bestimmt ganz gefahrlos, wenn man richtig damit umging. Sie waren nur noch nicht zugelassen. Ich glaube auch noch heute nicht, dass dieses berüchtigte Unglück durch meine Lampen entstanden ist. Ich habe die Toten gesehen, aber das ist es nicht, denn ich selbst war ja unten gewesen. Ich war mit 14 Männern eingeschlossen worden. Die Explosion warf mich auf einen Haufen Gestein. Als ich zu mir kam, begriff, war das Gas da. Und es war dunkel und die Stimmen. Aber an meiner Hand vorbei, da weht es leicht, durch einen winzigen Spalt drang reine Luft. Es musste eine Verbindung mit dem Ventilationsschacht gewesen sein. Gerade so viel Luft, wie ein Mensch zum Atmen braucht, wenn er die Lippen andrückte. Und das musste ich verteidigen. Die anderen hatten es nämlich auch schon gemerkt. Als wir gefunden wurden, lebten sie nicht mehr. Ich war allein geblieben. So hätte jeder andere auch gehandelt. Ich weiß auch nicht genau, was ich da getan habe, im Dunkeln. Es konnte nachträglich nichts mehr festgestellt werden. Niemand weiß es. Nicht einmal ich. Die anderen sind ja tot. Und dann? Ich bin geflüchtet. Und deshalb haben Sie den anderen Mann so lange tragen können? Er war meine Strafe. Und die Frist? Ohne Frist. Hören Sie jetzt. Die Frist ist abgelaufen. Fühlen Sie das? Sie sind frei. Ob Sie ein Recht haben, solche Worte zu sagen? Habe ich dieses Recht? Sie wissen von mir noch nicht alles. Noch nicht alles. Wir werden zusehen, was wir tun. Du musst zu dir zurückfinden. Du musst dein Leben von neuem anfangen. Das ist die Alarmglocke. Das bedeutet... Da ist etwas nicht in Ordnung. Musst du jetzt nachsehen gehen? Nein, scheint nicht zu sein. Es läutet nicht mehr. Aber du musst doch lieber nachsehen. Nein, es ist ja nicht. Doch was geben ich jetzt noch diese Lampen an? Nein, solange du hier bist... Musst du doch alles tun, was zum Dienst gehört. Das ist ja nicht. Nein, das ist ja alles in Ordnung. Die Glocke würde ja sonst weiterläuten. Wegel! Wo sind Sie denn? Wegel! Na, jetzt kommt er her. Da haben Sie nicht die Alarmglocke gehört? Ja. Da waren Sie denn nicht oben? Oben? Ist alles in Ordnung. So, woher wissen Sie denn das? Die Glocke hat doch geläutet. Und die stehen ja unten und rühren sich nicht. Sehen Sie doch nach, was da los ist. Nein. Ich bitte Sie darum. Nein, heute ist Ihre Reihe. Sie müssen sich schon selbst bemühen. Nein, ich will nicht mehr. Ach, hören Sie auf, dass ich überhaupt manchmal gewacht habe. Und bitte vergessen Sie nicht, dass es gar nicht zu meinem Dienst gehört. Heute will ich nicht. Jetzt gehen Sie nach oben und übernehmen die Wache. So plötzlich? Sie glauben also, ich würde... Von nun an immer! Wozu sind Sie denn überhaupt hier? Sehen Sie, ich sollte für Sie immer wachen. Lächerlich. Ich will nicht mehr. Außerdem bleibe ich auch nicht mehr lange hier. Außerdem? Was reden Sie da? Ich werde... Was ist denn da Besonderes? Ich will fort. Fort? Was? Fortgehen wollen Sie? Sie wollen fortgehen von hier? Sobald ich Ablösung bekommen kann. Ja. So. Also... Plötzlich wollen... Ja, wohin wollen Sie denn? So plötzlich. Ach, das Fräulein hat Sie wohl so energisch gemacht, was? Ja, aber Wegel. Mensch, wenn Sie an Land gehen, Wegel, da sitzen Sie doch in 3 Tagen fest. Haben Sie denn das vergessen? Hier bei mir sind Sie doch in Sicherheit. Auf, Sie schweigen jetzt! Sie gehen hinauf! Sofort! Stehen Sie denn noch hier? Gut. Ich gehe. Aber wenn was mit den Apparaten ist, dann müssen Sie ja doch nach oben. Gehen Sie! Die Apparate, das ist nämlich Ihre Sache. Genug, genug, ich weiß. Gehen Sie doch! Ja. Gehen Sie! Ah. Gehen Sie! Ich habe ihn fortgeschickt. Habe ich ihn nicht fortgeschickt? Sahst du, wie er ging und gehorchte. Ich spüre, dass ich ganz frei bin, wirklich. Du glaubst es doch. Warum schweigst du? Wenn ich erst draußen bin, also das weiß ich, dann habe ich alle Kraft. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, diesem Untier zu gehorchen, mich geradezu abgerichtet, ihm zu gehorchen. Darum hat er so überhand genommen. Ist das wahr, was er sagte? Was denn? Er sprach doch, als ob du etwas getan hättest. Und nur hier bist du, um nicht entdeckt zu werden. Ist das wahr? Es ist anders, es ist anders. Er hat mich einmal bewacht, als ich Fieber hatte. Und da habe ich im Fieber etwas geredet. Aber was? Das weiß ich nicht. Aber es ist ganz anders. Ist es so schwer zu sagen? Ja. Es lässt sich nicht in Worte fassen. Wenn man einem Menschen einmal Macht über sich eingeräumt hat, kann man das später nicht so leicht rückgängig machen. Ich glaube, er wird dich nicht fortlassen. Er wird... Ja, glaubst du denn das auch? Er wird nicht wollen. Ich müsste versuchen, unbemerkt von hier wegzukommen, wenn er es nicht sieht. Und nachher, vom Lande aus, dann rufe ich ihn an und dann kann ich ihm ja sagen, dass ich schon fort bin. Du bist viel abhängiger von ihm, als du selbst weißt. Nein! Hast du noch etwas Mut? Solange er nicht da ist. Aber wenn ich ihn wieder spüre, dann... Aber du sagtest doch vorhin, du hättest einen Verdacht gegen ihn. Warum fürchtet er sich denn nicht? Eigentlich hast du ihn doch in der Hand und nicht umgekehrt. Oder ist vielleicht auch dein Verdacht falsch? Ich glaube nicht, aber er weiß ganz genau, dass ich ihn niemals angeben und werde. Und du? Ich werde auch nicht. Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Er wird bestimmt gleich wieder da sein. Ja, er will nicht, dass wir zusammen sind. Morgen fahre ich weg. Morgen bist du wieder mit ihm allein. Was dann? Da! Das hat er so eingerichtet, dass es klingeln muss. So dumm, so hässlich, so ist er. Du kannst jetzt ruhig nach oben gehen. Aber wenn er kommt... Warum soll er kommen? Aber ich fürchte mich ja nicht. Gut, gut. Gut, ich werde jetzt gehen, aber... Dann komme ich wieder zurück. Bleib nicht zu lang. Er soll nicht zu lange bleiben. Ich bin müde, ich will jetzt schlafen. So, wir haben aber miteinander was zu erledigen. Was sollte denn das sein? Was wollen Sie von Wegel? Das geht nur Ihnen und mich was an. So. Na, worüber sind denn Sie so aufgeregt? Aufgeregt, was? Außer Atem bin ich. Manchmal habe ich zu wenig Luft. Das ist vor dem Treppensteigen. Wollen Sie mir vielleicht drohen? Ihnen drohen? Nein. Na, es hätte auch nichts genützt. So. Jetzt ist er oben. Und jetzt bleibt er oben. Bis zum Morgen. Dafür habe ich gesorgt. Das war deutlich. So. Und jetzt wir beide. Sie haben ihn aufgehetzt. Ja, ich glaube, ich bin gerade zur rechten Zeit gekommen. So, brauchen Sie ihn denn? Was? Wozu denn? Was kann er Ihnen nützen? Sie können Ihre Worte sparen, es ist bereits alles entschieden. Was entschieden? Dass er fortgeht, wenn er fortgehen will. Wenn er will, ja, aber er will ja gar nicht. Haben Sie nicht bemerkt? Er will überhaupt nichts. Das kann Ihnen doch ganz einerlei sein, wen Sie hier als Techniker haben. So, meinen Sie? Ich habe mich aber an ihn gewöhnt. Und ich will hier keinen anderen. Und ich habe ihn nicht deshalb eines Morgens aus dem Meer gezogen, als Sturm war und er hineinsprang. Und dann habe ich ihn einen Monat lang zum Leben zurückbefördert. Nicht deshalb, damit Sie ihn mir jetzt wegnehmen. Er braucht Sie ja gar nicht. Aber mich braucht er. Und er bleibt. Hier! Das ist nicht wahr! Merken Sie denn nicht, wie er an mir hängt? Ich habe noch Kraft genug, dass zwei davon leben können. Er ist entschlossen. Das bildet er sich doch ein. Womit könnten Sie ihn halten? Wenn ich merke, dass er fort will, dann nehme ich einen Stein und schlag ihn tot! Ja, wahnsinnig, vielleicht. Vielleicht bin ich wahnsinnig. Aber ich will Ihnen etwas vorschlagen. Zur Güte vorschlagen. Sie nehmen Ihr Segelboot. Ja. Nehmen jetzt Ihr Segelboot. Es ist Wind aufgekommen. Das bisschen Nebel ist keine Gefahr. Was heißt denn das? Ich denke nicht daran. Sagen Sie mir doch, wie viel ist er Ihnen wert? Sehr viel. Sehr viel, so. Sein Leben? Ich verstehe nicht. Verstehen Sie wirklich nicht? Sein Leben? Oder... Ich gehe! Ich gehe! Aber ich komme zurück! Um ihn zu retten, komme ich zurück! Das wird zu spät sein. Bleib nicht zu lange. Sie sagte, bleib nicht zu lange. So sagte sie. Die Blinkvorrichtung stößt. Sie schwimmt auf Quecksilber, damit sie sich ohne Reibung drehen kann, immer in die Runde fahren, um das Licht herum mit ihren Spiegeln und Schlitzen. Aber jetzt stößt sie. Die Lampen sind in Ordnung, aber die Blinkvorrichtung stößt. Das hat Rauk so eingerichtet. Ich muss es von neuem ausbalancieren. Während des Betriebes ist das ziemlich mühsam. Nur aufpassen jetzt, nicht nervös werden. Je ruhiger ich bin, desto rascher werde ich fertig. Ein paar Minuten. Ingenieur Wegel, dann sind Sie ein Mann, dem das Leben offen steht. Sie haben eine Zukunft. Vor mir ist der Weg in die Freiheit. So. So. Aber da auf der Plattform. Sie sind hier? Ja. wohin wollen Sie jetzt? Nach unten. Es ist wieder alles in Ordnung. Und ein zweites Mal, bitte lassen Sie die Apparate in Ruhe. Was wollen Sie denn unten? Ja, ich habe ja alles zurechtgemacht. Ich kann jetzt gehen, wohin ich will. Ja, das schon. Niemand hindert Sie. Ich sage nur, dass es keinen Zweck hat. Wieso denn? Die Dame, zu der Sie wollen, ist gar nicht mehr da. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Da fährt sie, hören Sie? Was? Da hören Sie nicht das Boot? Ja, es ist schon ziemlich weit. Hören Sie nicht? Es schlägt doch so etwas. Die Segel flattern. Was denn, was denn, was denn? Segel? Da fährt sie hin. Das kann nicht sein. Das ist ein anderes Segel. Es gibt doch viele Segel. Na, schauen Sie doch nach. Da unten stand es doch vorhin, als sie ankam. Da lag es doch vor Anker. Sehen Sie nicht die leere Stelle? Vor Anker, ja. Nein. Nein. Es ist nicht mehr da. Na also. Ja, wie denn? Sie kommt zurück? Oder? Die kommt nicht wieder. Die hatte genug. Aber sie sagte doch etwas, eine Erklärung. Etwas für mich. Nicht, dass ich wüsste. Raub! Ich sagte Ihnen doch, die hat genug. Raub! Was haben Sie da gemacht? Wieso ich? Wahrscheinlich passte es ihr nicht. Da fuhr sie lieber gleich ab. Sie hat ja jetzt Wind genug. Und Raub, hören Sie. Sie wollten mit ihr sprechen. Darum haben Sie ein Apparat hier verstellt, dass die Alarmglocke läutete. Nein! Nein! Bitte gehen Sie jetzt nicht weg! Sagen Sie erst, warum Sie das gemacht haben! Auf! Gute Nacht! Auf! Ja, ich kann es Ihnen ja auch schließlich erzählen. Ich habe nämlich dem Fräulein den Vorschlag gemacht, von hier abzuziehen. Ich habe ihr allerdings die Notwendigkeit ziemlich deutlich machen müssen. Raub, was sagen Sie da? Na, ich habe ihr nichts getan. Na, im Gegenteil. Wir schieden als gute Freunde sozusagen. Ach, also so ist das. Na, wollen Sie jetzt noch fort? Lassen Sie mich vorbei. Nein, jetzt schließe ich die Tür ab. So. Lassen Sie mich heraus. Nein. Sie sind ganz still. Herr Rob, nehmen Sie sich in Acht. Eine Stunde. Nach einer Stunde gebe ich Ihnen den Schlüssel. Warum denn eine Stunde? Wenn Sie eine Stunde lang warten und still sind, dann werden Sie es begriffen haben. Und dann werden Sie auch begriffen haben, dass Sie nirgends hinwollen. Dass Sie hierher gehören. Auf, seien Sie vorsichtig! Ja. Den Schlüssel auf! Still! Bedenken Sie lieber, was Sie draußen erwartet. Genug, jetzt schließen Sie die Tür auf! Nein, ich will Sie schützen. Schützen vor sich selbst will ich Sie. Ehe Sie nicht ruhig geworden sind, lasse ich Sie nicht aus der Tür. Und wenn Sie ruhig sind, dann haben Sie auch begriffen, dann bleiben Sie. Was wollen Sie? Was ist denn? Regeln, den Schraubenschlüssel. Was wollen Sie? Legen Sie den Schraubenschlüssel weg. Was wollen Sie damit? Die Tür aufmachen, die ist fest. Die ist fest, sehen Sie. Die müssen ja bleiben, was? Regeln. Weil Sie mich zwingen? Weil ich Sie zwinge. Ja. Raub! Ah. Regeln! Raub! Ich warte nicht. Regeln, was wollen Sie? Regeln, was tun Sie? Was tun Sie? Hören Sie! Der Schraubenschlüssel. Nicht Sie, obwohl ich Sie hier halte. Ja, Sie hängen ein bisschen über dem Geländer auf mich. Ja, aber ich halte Sie. Ach, Sie denken wohl ein bisschen an meinen Vorgänger, der hier hinuntersprang. Ja, aber ich halte Sie, Rauch. Hilfe! Hilfe! Dann wird Sie wahrscheinlich gut hören, Rauch. Hilfe! Ja, das Fräulein wird Sie wahrscheinlich gut hören. Hilfe! Vielleicht werden Sie die Polizeiboote auch noch gut hören können. Hier ist Fräulein herbeiruft. Erbarmen Sie sich doch, Gnade! Erbarmen, Gnade, Gnade, erbarmen Sie sich doch! Ich höre Sie nicht, es braucht Hilfe. Nicht Hilfe! Braucht nicht Hilfe noch Gnade, Frau! Aber wir machen eine neue Rechnung. Eine neue Zeit beginnt. Ich habe etwas gelernt. Ich habe an mich wieder glauben gelernt. So, Rauch. Und jetzt lasse ich Sie los. Und Sie tun Ihren Dienst, wie er zu tun ist. Genauso. Ich tue meinen Dienst, wie er zu tun ist. Genauso. Wir stellen die natürliche Ordnung der Dinge wieder her. Sie brauchen nicht zu erschrecken, Rauch. Die Küstenwachtboote kommen heran, aber die Sache mit dem Wrack ist für uns vorbei. Ich werde schweigen können, auch. Das wissen Sie ja. Also gut. Ich brauche die Kassette ja auch gar nicht. Man kann sie getrost ins Meer werfen, wo sie hingehörte. Was brauche ich Geld? Ich brauche den Leuchtturm. Ich brauche das Meer. Ich brauche die Arbeit. Ich brauche Sie und die Arbeit mit Ihnen zusammen. Es ist gut, Frau. Jetzt fangen wir an. Das Hörspiel Der Weg in die Freiheit. Verfasser Fred von Hörschelmann. Musik Wilhelm Rettig. Der Maschinist Rauch Heinrich George. Das Mädchen Franziska Kinz. Der Ingenieur Wegel Lothar Mütel. Leitung Arnold Bronnen.